Der Mensch ist ein Wunderwerk, er verdrängt so viele, spaltet ab, erkennt das Ziel. Überleben, Liebe erfahren, glücklich sein. Eltern sind Menschen, die können tückisch sein. Verrückt, komm, schrei, schrei den Schmerz heraus. Erzähl denen, du vertraust vom Elternhaus. Genug gelogen, gelitten, deine Zeit ist reif. Dein gequälter Körper zählt, was du verschweißt. Zeit, dass du dich von dem Leid befreist. Das noch Liebe schreiende Kinder, Knast, Einsamkeit. Die Angst sitzt tief, hab Vertrauen, wonach steht es nie. Was wir nie bekam, bekommen, erzähl es mir. Wofür leben wir, sagst nur du kannst das. Du fühlst Schuld, was dein Kind und du trugst die Last. Die Wut ist krass, die Erinnerung, es ist gut verblasst. Du bist im Leben, verlass mit Mut den Knast. Leben gleich Konflikte und Krisenherde. Es wäre so leicht, wenn Liebe in jeder Winkel wäre. Doch die Sehnsucht kommt tot zu kriegen. Also nimm die zweite Chance, um loszufliegen. Leben gleich Konflikte und Krisenherde. Es wäre so leicht, wenn Liebe in jeder Winkel wäre. Doch die Sehnsucht kommt tot zu kriegen. Also nimm die zweite Chance, um loszufliegen. Der Mensch ist ein Wunderwerk, er verdrängt so viele, spaltet ab, erkennt das Ziel. Da ist die große Angst und Bequemlichkeit. Eigentlich ist alles gut, doch du setzt Tränen frei. Du versuchst zu relativieren, um einzuwenden. Wie willst du so diese Pein beenden? Öffne die Tür, lass sie nicht zu, lass es zu. Lass dir helfen für Regiefilme ab, klapp und gut. Vor dem tiefen Blick finde sicheren Halt. Denn der Makrozoom entzündet sicher den Knall. Und du denkst vielleicht, du schwebst schwerelos. Alles stürzt ein, ein Teil von dir ist sehr erbost. Einfach ist es nicht auf diesem Lebensweg. Du willst zur Sonne, dann greif zum Regen. Hey, der Mensch ist ein Wunderwerk, er kämpft so viel. Unendlich viel Ballast, dennoch rennt zum Ziel. Leben gleich Konflikte und Krisenherde. Es wäre so leicht, wenn Liebe in jeder Winkel wäre. Doch die Sehnsucht kommt tot zu kriegen. Also nimm die zweite Chance, um loszufliegen. Leben gleich Konflikte und Krisenherde. Es wäre so leicht, wenn Liebe in jeder Winkel wäre. Doch die Sehnsucht kommt tot zu kriegen. Also nimm die zweite Chance, um loszufliegen. Also nimm die zweite Chance, um loszufliegen. Also nimm die zweite Chance, um loszufliegen. Leben gleich Konflikte und Krisenherde. Es wäre so leicht, wenn Liebe in jeder Winkel wäre. Doch die Sehnsucht kommt tot zu kriegen. Also nimm die zweite Chance, um loszufliegen. Leben gleich Konflikte und Krisenherde. Es wäre so leicht, wenn Liebe in jeder Winkel wäre. Doch die Sehnsucht kommt tot zu kriegen. Also nimm die zweite Chance, um loszufliegen.